Deutschlandfunk. Kulturfragen. Die American Academy in Berlin ist eine unabhängige Einrichtung, die den wissenschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen den USA und Deutschland und damit das gegenseitige Verständnis fördern und vertiefen will. Das tut sie mit Stipendien in den Disziplinen Geisteswissenschaften, Kunst-, Sozial- und Politikwissenschaften oder durch Einladung amerikanischer Gäste für einen nachhaltigen Meinungsaustausch zwischen beiden Ländern. Anfang Juli hat Gerhard Kasper das Amt des Präsidenten der American Academy in Berlin angetreten. Der Jurist und Verfassungsrechtler wurde 1937 in Hamburg geboren, promovierte in Freiburg über das amerikanische Rechtsdenken, lehrte in Berkeley und Chicago und war von 1992 bis 2000 Präsident der Stanford University in Kalifornien. Nach Berlin kommt Kasper in einer Zeit, in der der politische Dialog zwischen Washington und Berlin auch wegen des NSA-Skandals an einem Tiefpunkt angekommen scheint. Stefan Dietjen hat Gerhard Kasper zu den transatlantischen Beziehungen, zur Krise in Europa und zum unterschiedlichen Universitätskonzept in beiden Ländern befragt. Die American Academy am Berliner Wannsee ist eine, wenn man das so sagen will, zentrale Gelenkstelle des transatlantischen Geisteslebens. Herr Kasper, Sie werden in einer Zeit Präsident dieser Academy, in der das deutsch-amerikanische Verhältnis in einer tiefen und man kann, muss vielleicht sagen, historischen Krise steckt. Was bedeutet das für Sie persönlich als künftiger Präsident und für die Institution, die American Academy? Eine tiefe Krise, ja. Eine historische Krise, glaube ich, kaum. Ich bin vor über 50 Jahren aus Deutschland nach Amerika ausgewandert, um dort eine akademische Karriere zu verfolgen. Und in den 50 Jahren habe ich natürlich Deutschland immer sehr aus der Nähe gesehen, bin häufig hierher gekommen. Und ich muss gestehen, ich habe eine Krise nach der anderen gesehen. Das begann also mit solchen Sachen wie der Raketenstationierung und so fort. Und dann natürlich nach dem Irakkrieg, Guantanamo. Alle diese Dinge haben immer wieder zu Krisen, vor allen Dingen scharfen Kritiken in der Öffentlichkeit geführt. Sodass ich meine, dass das gegenwärtige Empfinden, dass die Dispute um NSA zum Beispiel, dass die etwas ganz Außerordentliches sind, das sehe ich nicht so. Das ist natürlich eine wirklich kontroverse Angelegenheit. Und was vielleicht anders ist, wenn Sie es vergleichen mit, sagen wir, der Raketenstationierungsdebatte, ist, dass heute auch Regierungskreise scharfe Kritik an den Vereinigten Staaten üben. Und insofern mag es sein, dass wenn es vorher eine Minderheit war, die sich sehr scharf ausdrückte, ist es heute vielleicht gar eine Mehrheit, aber vor allem involviert es auch das deutsche Establishment. Vielleicht aber muss man auch feststellen, dass sich diese Krise jetzt dadurch auszeichnet, dass sie nicht nur eine politische Krise, eine Diskussion über unterschiedliche politische Entscheidungen ist, sondern an Grundverständnisse, an Grundwerte rührt, etwa an Freiheitsverständnisse, Sicherheitsverständnisse. Herr Dietjen, da würde ich auch sagen, das ist ein ständiges Thema der deutsch-amerikanischen Beziehungen, weil es in der Tat, wir betonen immer wieder die Wertegemeinschaft, nicht wahr, über den Atlantik hinweg, und es gibt natürlich eine starke Wertegemeinschaft. Aber bei der Wertegemeinschaft gibt es auch sehr viele verschiedene Beurteilungen. Also etwa der Schutz der Privatsphäre, der bei der NSA-Sache besonders relevant ist, der wird in Deutschland ohne Frage anders gesehen als in Amerika. Aber auch auf vielen anderen Gebieten ist es immer noch so, dass in den Vereinigten Staaten die Betonung der Freiheit des Einzelnen Ordnungsdenken zurückdrängt, nicht wahr? Und das bedeutet also, dass gewisse Aspekte des Freiheitsverständnisses anders sind in Deutschland als in Amerika. Aber es bedeutet auch, dass an den Grundlagen, ich würde immer meinen, die Wertegemeinschaft besteht vor allem in der Demokratie, dass man sich an der Demokratie verschrieben hat. Sehr verschiedene Formen der Demokratie. Auch da ist es nicht leicht zu sagen, das ist dasselbe oder ähnlich sogar. Aber dass die Volkssouveränität als Postulat für demokratische Strukturen und demokratische Freiheit, das ist beiden Seiten des Atlantiks gemeinsam. Vielleicht kommen wir auf den Begriff und das Verständnis von Demokratie auch mit Blick auf Europa und die Entwicklungen, die wir haben, im Laufe des Gesprächs nochmal zurück. Aber lassen Sie mich hier nochmal den Begriff der Freiheit aufnehmen. Es ist ja interessant, die Stanford-Universität, der Sie 8 Jahre als Präsident vorstanden, hat ein deutsches Motto. Der Wind der Freiheit weht, heißt es. Ja, die Luft sagen, der Freiheit. Die Luft der Freiheit. Wind also ist nebenbei besser. Wäre eine bessere Übersetzung des lateinischen Originals. Aber es ist ein deutsches Motto im Wappen der Universität, glaube ich. Aha. Was bedeutet das für diese Universität, die deutsche Sprache? Und dann, was erklären Sie, wenn Sie anhand dieses Mottos Freiheitsverständnis oder die Bedeutung von Freiheit erklären? Herr Didion, es geht zurück aufs 19. Jahrhundert. Der erste Präsident von Stanford war ein Ichthyologe, ein Biologe, der sich mit Fischen beschäftigte. Starr. Ja, David Starr Jordan. Und er las aber auch sehr viel. Und ihm war eine Biografie Huttens über den Weg gekommen von Strauss. Und diese Hutten-Biografie, ich glaube, sie war 2 Bände, las er. Man las damals noch Deutsch in gebildeten Kreisen in Amerika sehr viel. Und da ist er also auf diese Formulierung getroffen. Es ist eine der Invektiven Huttens gegen den Reichstag in Worms, wo er zu den versammelten Klerikern sagte, und seht endlich, versteht endlich, dass die Luft der Freiheit weht. Und Jordan fand also, dass die Luft der Freiheit aus der Reformationsgeschichte kommend sozusagen, ein besonders gutes Motto für eine Universität sei und fand wahrscheinlich auch, dass vor allem im Westen Amerikas zu der Zeit der Begriff Freiheit sehr viel umfasste, was kultureller Art war und hat dann also dem Gründer von Stanford, Herrn Stanford, vorgeschlagen, das wäre doch ein gutes Motto. Es ist in der Tat das offizielle Motto der Universität, erst sehr viel später geworden. Taugt der Begriff der Freiheit, um die Universitätssysteme in Deutschland und in den USA zu vergleichen? Auch das Grundgesetz garantiert die Freiheit der Forschung und Lehre. Sind amerikanische Universitäten, Sie sind reicher in jedem Fall. Sind Sie auch freier als deutsche Universitäten? Ja, also ich würde meinen, die Kultur der amerikanischen Universitäten ist sehr anders. Das heißt, es gibt ein ständiges Give und Take. Hierarchien spielen eine kleine Rolle. Wir würden also das akademische Freiheit auch verstehen als nicht nur das Recht, sondern die Erwartung, dass Studenten zum Beispiel sachliche Kritik an ihren Professoren ausüben in der Vorlesung. Nicht wahr? Für mich war immer der größte Augenblick, wenn ich Vorlesungen hielt, zum Beispiel in Stanford, nachdem ich Präsident war, habe ich Erstsemester für 4 Jahre unterrichtet und hatte eine Vorlesung von, sagen wir, 150 Studenten. Und wenn dann ein Student, eine Studentin ihre Hand hob und sagte, Herr Professor Kasper, Sie haben aber nicht recht, das stimmt nicht. Das war immer der größte Augenblick, nicht wahr, für mich. Und ich glaube, das markiert auch den Umgang der Professoren miteinander. Es ist immer noch ein weniger hierarchischer Umgang als in Deutschland. Und das führt wirklich zum Verständnis von akademischer Freiheit in Amerika. Man würde aus deutscher Sicht gerade mit Blick auf Spitzenuniversitäten, auf Elite-Universitäten wie Stanford, wie die University of Chicago, an der Sie lange gelehrt haben und an der Sie Provost waren, also eine Art Chefmanager der Universität, man würde sie vor allen Dingen aus hiesiger Sicht eben als große Wirtschaftsbetriebe auch sehen. Universitäten, die riesige Milliardenvermögen haben. Auch Sie haben als Präsident der Stanford-Universität das Vermögen, auch den akademischen Reichtum der Universität enorm vermehrt. Die deutschen Universitäten müssen Ihnen, wenn Sie hierher zurückkommen, an sich wie ein Armenhaus vorkommen. Ja und nein. Das heißt, die deutschen Universitäten haben natürlich einen Vorteil gegenüber einer Universität so wie Stanford oder Chicago, also den privaten amerikanischen Universitäten, dass sie immerhin vom Staat regelmäßige Zuwendungen bekommen, auf die sie sich verlassen können. Diese Zuwendungen sind zu gering, meines Erachtens. Das Hauptproblem der deutschen Universität ist ihre ständige Unterfinanzierung, die nun vor allen Dingen in den 60er Jahren sehr spürbar wurde, als die Studentenzahlen anwuchsen, nicht wahr? Und das Anwachsen der Studentenzahlen hat sich ja fortgesetzt, aber die Haushalte der Universitäten haben nie damit Schritt gehalten. Also die, um das mal zu illustrieren, die Stanford-Universität hat einen Jahresetat von etwa 6 Milliarden Dollar. Das ist mehr als die Exzellenzinitiative der Bundesregierung für alle deutschen Universitäten ausschüttet. Und für über 10 Jahre. Nicht? Wir sprechen vom Jahreshaushalt. Genau. Ich weiß nicht, was der Jahreshaushalt der TU München ist. Der wäre wahrscheinlich auch recht respektabel, wenn er auch nicht so hoch ist. Eine der Erklärungen dafür ist, dass Universitäten, so wie Stanford im Unterschied zu deutschen Universitäten, wirklich Volluniversitäten im vollsten Sinne des Wortes sind. Wir haben alles von den Geisteswissenschaften zu den Ingenieurwissenschaften zu den Künsten als Teil der Universität. Aber es ist natürlich so, dass also die Exzellenzinitiative zum Beispiel hat eigentlich relativ wenig Geld bekommen, obwohl alle Leute es für viel Geld hielten. Mit dem wenigen Geld hat sie allerdings auch sehr viel erreicht. Das amerikanische Hochschulwesen steht hier unter dem Vorwurf, sozial ungerecht zu sein. Es gibt die Spitzenuniversitäten, aber der Weg dorthin führt über Schulen, über Colleges. Das kann leicht 50.000 bis 60.000 Dollar im Jahr kosten. Trotz Stipendiensystem, ein System, das aus hiesiger Sicht immer noch die Wohlhabenden bevorzugt. Ist der Vorwurf gerechtfertigt? Jein. Also einmal muss man berücksichtigen, dass an einer Universität so wie Stanford über 60% aller Undergraduates bekommen finanzielle Beihilfe von der Universität. Und das sieht im Augenblick so aus, wenn das Familieneinkommen weniger als 56 bis 56.000 Dollar ist, studiert der Student völlig frei. Wir zahlen auch Lebensunterhalt, nicht wahr? Und das ist in einem System, wo die Zulassung mit den Vermögensverhältnissen der Eltern gar nichts zu tun hat. Der Zulassungsausschuss weiß nicht, wie die finanziellen Verhältnisse der Studenten sind. Es ist sogar so, dass wenn eine Familie 125.000 Dollar im Jahr verdient, werden ihr die Gebühren erlassen von Stanford. Also unter anderem werben wir so viel Geld ein, um unsere Studenten zu unterstützen. Aber der Wettbewerb, auch der ökonomische, verlagert sich ja schon vor die Universitäten, in die Schulen, in die Colleges hinein. Und auf dem Weg zu einer Universität wie Stanford führt es dann im Ergebnis dazu, natürlich, dass sich viele mittelständische Familien oder Studenten hoch teilweise für ihr Leben verschulden müssen. Ja, also ich glaube, da werden häufig Zahlen genommen, die sehr dramatisch aussehen, die aber im Durchschnitt sehr viel weniger dramatisch sind, als das hier angesehen wird. Das Hauptproblem der voruniversitären Ausbildung in Amerika ist zum Teil die relativ niedrige Qualität der Schulen. Und der Vorteil, den die Wohlhabenderen haben, der drückt sich da aus, denn die werden ihre Kinder dann auf Privatschulen schicken, nicht wahr? Das sind ja alles Phänomene, die auch in Deutschland schon bekannt sind und sich auswirken. Aber ich würde meinen, eines unserer Hauptprobleme in den Vereinigten Staaten ist die Qualität der öffentlichen Schulen. Und das ist etwas, was außerordentlich schwierig ist. Ja. Sie haben die deutschen Universitäten, Herr Kasper, immer ermuntert, sich auf mehr Wettbewerb, auch nach amerikanischem Vorbild, einzulassen, etwa im Modell der Stiftungsuniversität. Was können konkret deutsche Universitäten, das deutsche Hochschulwesen von den USA lernen? Grundsätzlich, dass unser Wettbewerb ist eigentlich alleine ein Qualitätswettbewerb. Das heißt, wir versuchen, die besten Studenten und die besten Professoren anzuziehen, nicht wahr? Aber wir machen das als Universität. Und ich glaube, einer der Hauptpunkte, die man in Deutschland immer noch nicht gut entwickelt hat, ist, dass eine Universität eine Identität hat und dass die Professoren, die Studenten sich auch identifizieren mit ihrer Institution. Und wenn es das gibt, dann kann man sehr viel mehr machen. Denn dann, wenn man ein bestimmtes Programm aufbauen will und weiter, dann sagen die Leute, ja, ja, Stanford sollte auch so etwas haben, nicht wahr? Und wir vergleichen uns ständig. Wir vergleichen uns ständig mit unseren Wettbewerbern, mit Harvard oder Yale oder der öffentlichen University of California in Berkeley, die immer noch wahrscheinlich die beste öffentliche Universität der Welt ist. Auch in der deutschen Hochschulpolitik sind ja die Wettbewerbselemente immer wieder gestärkt worden. Die Exzellenzinitiative, die wir schon erwähnt haben, ist ein Teil dieser Politik. Sie sind Mitglied einer Kommission der Bundesregierung, die die Exzellenzinitiative bewerten soll. Das Ergebnis soll Anfang kommenden Jahres, glaube ich, vorliegen. Also dem können wir hier wahrscheinlich nicht vorgreifen, aber ohne das Beratungsgeheimnis einer solchen Kommission zu verletzen, ist die deutsche Hochschulpolitik damit auf einem richtigen Weg? Ich glaube, die deutsche Hochschulpolitik ist in den letzten 20 Jahren auf einem viel besseren Weg, als sie es vorher je gewesen ist. Da bewegt sich viel und das alles, finde ich, sollte man sehr begrüßen. Gerhard Kasper, Wir haben Sie jetzt als Hochschulmanager, als erfolgreichen Hochschulmanager an amerikanischen Spitzen. Herr Dietje, nebenbei, das ist ein Begriff, der Hochschulmanager oder der Wissenschaftsmanager, den wir nie benutzen. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich jetzt in Deutschland bin und jemand von mir als einem Wissenschaftsmanager spricht, bin ich leicht befremdet, weil ich immer mich sah als ein Professor, der Selbstverantwortungs... Aus deutscher Sicht ist es wahrscheinlich so. Also wir haben ja eben über den Begriff des Provost gesprochen, also natürlich. Eine akademische Funktion, die aber, wie würden Sie es übersetzen? Management, Verwaltungsaufgaben? Verwaltungsaufgaben auf eine andere Weise übernimmt. Wir nennen den Provost in der Regel den Leiter der akademischen Teile der Universität, der akademischen Belange der Universität. Aber auch der Universitätspräsident in der Regel sind ja alles Professoren, die meisten. Es gibt ein paar, die kommen auch wirklich aus dem Management. Der Begriff verweist ja darauf, gerade auch in Verbindung mit Ihrer Person, auf die Fähigkeit, die amerikanischen Universitäten ausprägen, akademisches Personal an Positionen zu führen, wo sie enorme Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg der Universitäten übernehmen und daran gemessen werden. Also das mit der Charakterisierung stimme ich völlig überein. Mit der stimme ich völlig überein. Es schockierte mich immer etwas, wenn ich also schockieren wollte ich Sie nicht. Aber wir haben erklärt, worum es ging. Ich wollte Sie jetzt in einer ganz anderen Kapazität noch ansprechen, nämlich als den Verfassungsrechtler, der Sie von Ihrer Ausbildung her sind und auch immer geblieben sind durch viele Veröffentlichungen mit Blick auf amerikanische Verfassungsentwicklungen, auf deutsche Verfassungsentwicklungen auch. Ich habe mal gehört, dass Sie die amerikanische Verfassung immer bei sich tragen. Ja, nebenbei. Kasper greift in seine Jacketttasche und zieht The Constitution hervor, We the People. Sie kommen? Mit einer Kopie der Declaration of Independence, das gehört auch dazu, der Unabhängigkeitserklärung. Sie kommen aus den Vereinigten Staaten jetzt an die American Academy in Berlin in ein Europa zurück, das in einer, auch da kann man sagen, Krise steckt. Wir sprechen viel über die Staatsschulden, über die Banken, über die Euro-Krise. Müssten wir auch von einer Verfassungskrise Europas sprechen, wenn wir auf die Institutionen und das Institutionengefüge Europas blicken? Wahrscheinlich. Ich bin nicht sicher, dass ich den Begriff Verfassungskrise benutzen würde, einfach weil die Verfassung immer noch nicht für Europa ausgearbeitet worden ist, nicht wahr? Ich habe vorhin Bezug genommen auf die Volkssouveränität. Ich glaube, das große Problem der europäischen Governance ist, dass es kein europäisches Volk gibt und auch wahrscheinlich auch noch einige Zeit nicht geben wird. Und damit ist die Legitimation der europäischen Einrichtungen immer in Frage gestellt, nicht wahr? Die Wähler auch in europäischen Wahlen treffen ihre Entscheidungen vor allem auf Grundlage von nationalen oder gar lokalen Interessen. Und das ist das Hauptproblem, dass meines Erachtens ist die Verfassungsentwicklung der Europäischen Union seit dem Vertrag von Maastricht, viel zu schnell vorangetrieben worden, ohne dass es Zeit gab, eine europäische Identität wirklich zu entwickeln. Sie meinen damit die Währungsunion oder was haben Sie dabei entwickelt? Damit meine ich unter anderem die Währungsunion, aber alle die Versuche, immer mehr Integration schnell herbeizubringen, nicht wahr? Und das hat zum Teil die Bevölkerung zurückgelassen. Viele Staatenbünde, auch die Vereinigten Staaten von Amerika, sind aus Gründungskrisen, in den Fall der USA, aus einem blutigen Bürgerkrieg hervorgegangen. Kann eine solche Krise, eine ökonomische Krise, wie Europa sie zurzeit durchlebt, eine identitätsstiftende Gemeinschaftserfahrung werden oder noch werden? Oder ist es dafür möglicherweise schon zu spät in Europa? Nein, ich glaube, das ist durchaus möglich, dass auch die ökonomische Krise helfen kann, Europa mehr zusammenzuführen. Wissen Sie, wenn wir uns Amerika ansehen, 1776, dann war natürlich ein Großteil der Unabhängigkeitsbewegung hatte zu tun damit, dass man nicht von Georg III. Und dem britischen Parlament regiert werden wollte. Aber es hatte auch sehr viel zu tun mit Wirtschaft. Die Amerikaner wollten nicht von London aus besteuert werden, nicht wahr? Es ging um Grundsatzfragen, die auch heute in Europa eine große Rolle spielen. Und Wirtschaft hat sicherlich eine Frage dabei gespielt und hat natürlich auch dann in der Verfassung selbst, die Verfassung hat dann einen auf lange Sicht noch weniger gemeinsamen Markt geschaffen, als Europa es fertigbrachte, kurz nach den römischen Verträgen. Europa hatte viel erreicht. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte sich auf die Grundfreiheiten beschränkt, Mobilität und so weiter, und hätte nicht so schnell die politischen Instanzen versucht, den Mitgliedstaaten überzuordnen. Das ist eine ganz andere Fehleranalyse, als sie hier im Moment weitgehend, jedenfalls in Berlin Konsens ist, nämlich dass das Defizit eigentlich darin besteht, dass man die politische Union vernachlässigt hat. Was würden Sie den Europapolitikern in Berlin, in Brüssel, in Europa empfehlen? Ich würde meinen, dass Sie sich genau ansehen sollten, was Sie damit meinen, wenn Sie Demokratiedefizit der europäischen Institutionen sagen. Und vor allem sich fragen sollten, ist dieses Demokratiedefizit, das in vieler Weise, wenn man ein europäisches Volk postuliert, ohne Frage besteht, ist das in der Wirklichkeit der Fall. Und ich würde meinen, dass die Institutionen der frühen Zeit der Europäischen Union mit ständiger Konsultation, mit ständiger Beratung, mit dem Gewicht auf den Mitgliedstaaten, dass das für Europa ein vernünftigerer Weg gewesen wäre als der, der dann schnell eingeschlagen worden ist. Dieses Demokratiedefizit ist ja auch vom Bundesverfassungsgericht sehr deutlich markiert worden mit Blick auf das Europäische Parlament. Zugleich sehen wir, dass das Europäische Parlament jetzt etwa bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament für sich in Anspruch nimmt, etwa durch die Benennung von Spitzenkandidaten, dieses Demokratiedefizit zu beheben. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinen letzten Urteilen ja anerkannt, dass man auf dem Weg ist. In vieler Weise ist das sicherlich richtig, aber da ist auch unendlich viel Fiktion. Denn die Hauptfrage bleibt immer noch, wie transparent sind die europäischen Institutionen, insbesondere das Europäische Parlament, gegenüber den Bürgern? Glauben die Bürger wirklich vertreten zu werden von jemandem in Straßburg und so fort? Und da habe ich immer noch große Zweifel. Wenn Sie das Stichwort Transparenz ansprechen, dann würde ich am Ende unseres Gesprächs gerne nochmal das Stichwort TTIP in den Raum stellen. Auch das einer der Punkte, an denen sich Deutschland, Europa und die Vereinigten Staaten zurzeit reiben. Der Vorwurf ist, da finden intransparente Verhandlungen statt. Das bezieht sich zum Beispiel auch auf rechtliche Strukturen, die da geschaffen werden. Zurzeit ganz konkret Schiedsgerichte. Da kommt auch ein Ausdruck des Misstrauens in Rechtssysteme wechselseitiger zum Ausdruck, berechtigt? Ich glaube nicht. Soweit ich weiß, hat die Bundesrepublik alleine mit etwa 150 Ländern Verträge, in denen Schiedsgerichte vorkommen. Und die sind also auch von der deutschen Seite eingeführt worden, werden benutzt. Ich verstehe nicht genügend davon, was da empfohlen wird. Das habe ich nicht genügend verfolgt, um irgendetwas zu sagen, ob diese Gedanken der Schiedsgerichte, ob das legitim ist oder nicht legitim ist. Aber wissen Sie, das führt uns zu den vielen Fragen im deutsch-amerikanischen Verhältnis heute. Das sind alles Sachprobleme, über die man sehr verschiedener Ansicht sein kann, nicht wahr? Und wenn es eine deutsche Ansicht dazu gibt, dann soll sie stark formuliert werden und vertreten werden. Aber das gilt auch für viele andere Aspekte dieses Vertragswerkes. Und ich würde meinen, es sollte eine uninhibited und robuste Diskussion geben darüber, was man nicht macht. Nun sagen Sie, die Verhandlungen finden alle hinter geschlossenen Türen statt. Das tun Sie natürlich zum Teil. Zum Teil ist es nicht anders möglich, einen internationalen Vertrag zu erreichen, der so viele Interessen involviert, nicht wahr? Aber ich glaube, der Verdacht, dass da also im Geheimen ungeheuer viel abgesprochen wird, was das Tageslicht scheuen muss, der ist, glaube ich, unberechtigt, denn am Ende kommt es alles ans Tageslicht. Sie setzen sich für offene Diskussionen ein und jetzt sind Sie ja Chefpräsident eines Diskussionsraumes, das ist die American Academy auch. Sie ist ein Ort der Gastlichkeit, an dem Wissenschaftler, Künstler aus den Vereinigten Staaten als Gäste an den Berliner Wannsee kommen. Welche Diskussionen versprechen Sie uns an der American Academy? Zwei Arten von Diskussionen, weil wir wirklich zwei sehr verschiedene Programme haben. Einmal die Diskussion unter den Fellows. Wir sind ja eine Art Center for Advanced Study, nicht wahr? Wir haben Akademiker dort, die sich mit ihren Themen beschäftigen. Das ist nicht die Tagespolitik, sondern das sind große kulturelle Fragen, wissenschaftliche Fragen. Und über die soll man lebhaft diskutieren und werden wir auch. Jeder unserer Fellows hält in der Regel einen Vortrag, der dann auch für die Berliner Öffentlichkeit und die Berliner Kollegen nicht nur zugänglich ist, sondern ich werde versuchen, die mehr hineinzubringen als Kommentatoren und so weiter in unsere Veranstaltung. Das andere, was wir machen, ist, wir bringen Besucher her, häufig sehr prominente Leute, Volkswirte oder auch Politiker oder kulturelle Figuren für kürzere Aufenthalt. Und mit denen wird in der Regel sehr heftig diskutiert und die werden sofort auf Berlin entlassen, sozusagen, um mit der Berliner Öffentlichkeit umzugehen. Und wir freuen uns, dass wir an dieser Stelle die Diskussion mit Ihnen führen durften. Vielen Dank, Herr Kasper. Ich danke Ihnen. In den Kulturfragen hörten Sie den neuen Präsidenten der American Academy in Berlin, Gerhard Kasper, im Gespräch mit Stefan Dietjen.